Quizzes seid. Ja. Zum Beispiel, die habe ich jetzt mal, habe ich mir mal aufgeschrieben. Aha. Das hat komischerweise meine Mutter alles gewusst. Der Vater, der wusste zwar auch viel, aber die Mutter, die ist, die kennt sich da auch aus. Ach ja, ja, die, ja. Mutter. Die Mutter, ja. Die. So. So. Jetzt kam ich natürlich bei den Geschwister, kam ich nicht so weiter. Ja, du bist doch auch Rentner. Noch was. Ich bin ja erst 48. Komm, das ist noch zu früh. Also Bernd Gernot und ich, wir schaffen zusammen in dem Europa. Ja, das war's, ja. Dass ihr zusammen wart. Ja, ja. Mit Gernot kann man ja nicht so viel, der kann auch nicht viel ausprobieren. Genau, geben. Deshalb bin ich bei denen gegangen und habe gesagt, sag mal, Bernd Gernot, mit deiner Mutter, die Geschwister von deiner Mutter, wann ist denn deine Mutter geboren? Und das wusste er alles nicht. Hat er gesagt, ach, das weiß ich nicht. Geh doch mal bei Stante Lenchen nach Oberstede. Die kennt sich da besser aus. Ja. Im Oktober werden ich 88. Lieber Mann. Und was ich all mitgemacht habe. Ja, das stimmt. Ich weiß. Oje. Ich habe da 8 Operationen. Alles mit der Kopf. Beinmal. Die Ohren, hör nichts, sehe nichts. Wo hast du denn da Hörgeräte? Sieht man ja aber. Nee, das ist eine extra Anfertigung, weil ich so einen engen Gehörgang habe. Ja, und da musste extra so ein Ding machen. Aber das sieht man ja überhaupt nicht. Nee, das nicht sieht man nicht. Ja. Es pfeift, wenn's wenn du es rausmischst. Dann lass es ja drin. Nachher machen wir es noch kaputt. Nee. So schnell geht's nicht kaputt. Auch mehr. Ich war erst beim Daniel. Ja. Und naja, der hat uns gemacht und ich habe gleich mitgehört. Aber es ist immer rausgefallen. Es war der Gehörgang. Ja, ja. Ah, ja. Und da. Bin ich mal hin, da war ein anderer Akustiker da. Und da hat er mich gar nicht gewacht. Bin ich heim, da habe ich das zu meinem Schwiegersohn gesagt. Und da hat er gesagt, du gehst jetzt beim Training. Ja. Bin ich auch hin und die haben uns so gut beraten. Ja. Und er hat mir dann, ich hatte erst ein anderes und das hat mir auch nicht so gewacht. Und hat mir das angehört und das ist prima. Das ist auf alle Lautstärke eingestellt. Ich brauche das nur anschalten. Du brauchst nicht dran zu drehen und nichts, ne? Nix mehr. Wo ist der Brenninger? Ist der hier auch in Homburg? Ja, und in der Kreisberghasse. Ach, da war. Ja, dann war es. Ja. Die sind sehr nett, also. Na, siehst du. Ja. Ist ja gut beraten. Warte mal, ich fange mal. Ich frage einfach mal, was ich wissen will. Ja. Weil die ganze deine Geschwister, das war die Elise, ne? Erst kommt Otto. Otto war der Älteste. Ja. Aha, siehst du, warte mal. Der ist geboren am 8. August. Ach je, sag nur, das warst du alle. 8. Erst war der Otto. Dann komm ich. 8. Am 8.8.1908? Ja. Ach ja, das ist interessant. Ja. Sag mal, der Otto. Der war nicht verheiratet, oder? Doch, der war verheiratet. War verheiratet? War aber geschieden. Ach so, weil ich habe hier ein Fragezeichen hingeschrieben, das wusste Bernd Gernot auch nicht. Aha. Ja, nee, das kann der auch nicht wissen. Dem seine Frau, wie die mit Vornamen, weißt du das noch? Ich meine, es ist nicht wichtig. Muss nicht sein. Ja. Aber er war geschieden. Also die Liesje die hat mit der Verbindung, ich hatte mit der Frau ihre Verbindung. Nee, ist auch nicht wichtig. Nee. Hatte die Kinder? Otto? Ja? Nee. Otto nicht. Nee. Keine Kinder. Ja. So, das war der Älteste. Ja. Und wer kam dann? Liesje. Dann kam Liesje, ja. Da wusste er das Geburtsdatum noch nicht einmal. 23. Juli. 11. Ja. Und die war mit Karl verheiratet. Ja. Karl ja. Frank, ja, das weiß ich ja. Das wusste er ja wenigstens dann, die Geschwister und alles. Ja. Und dann kam der Albert, oder? Dann kam der Albert, ja. Albert Löw. Und hieß dem seine Frau Elfriede? Elfriede, ja. Ja, dann stimmt das. Albert ist geboren am 22. Oktober 12. So, und dann kam die Emma, oder? Emma. Das ist die Emma. Ja. Lebt auch nicht mehr, gell? Ach, die Emma, oder? Schon über 5 Jahre. Ja, die hätte nicht sterben brauchen, hat einen Herzinfarkt und ist nicht ins Krankenhaus gegangen. Ach, die ist nicht ins Krankenhaus gegangen? Nein. Und mir hatte kurz bevor das passiert ist, ein Fall vom Fritz in seiner Familie. Ja. dass der Mann einen Herzinfarkt hat. Ja. Und der ist sofort ins Krankenhaus gekommen und ist gerettet worden. Ja. Und da hat sie mich dann angerufen, ach, mir ist ja so schlecht, hat heute Nacht keine Luft und ich habe so Schmerzen. Und sie hat mir immer geh ins Krankenhaus. Nein, sie ist nicht ins Krankenhaus gegangen. Und wie dann, und da hat sie die Einweisung und ja. Mittagfels um und ist tot. Ja. Also zu lange. 72 Jahre. Da entscheide heute die ersten Minute. Erste Stunde, also sagen wir mal. Ja. Es ist ganz wichtig, dass die Leute sofort ins Krankenhaus kommen. Ja. Und wenn die nicht gegangen ist, ach, das war der Wilhelm, gell? Ach so, ich muss nochmal, der Albert Löw, hatte die Kinder? Ja. Die hatte Kinder, das wusste Bernd gerne und auch nicht. Das Albertsche? Der hieß? Ach Gott, ich sehe die Kinder gar nicht mehr, gell? Das Albertsche war ja so ein echter Kerl. Ach, der hieß auch Albert. Hieß auch Albert. Aber wann der geboren ist? Nee, das brauche ich nicht. Das geht ja dann so weit. Ja. Der Albert. Und wer kam dann? Aber richtig besinnen. Also lassen wir den Arzt. Können wir ja nachher, machen wir nachher. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Nicht. Nein, nee. Ich schreibe das zur Vollständigkeit halber immer zwar dabei, aber entscheidend ist halt die Nachfahren von der Pauline Löw, weil die Pauline Löw war ja eine geborene Heuss. Und das interessiert. Und dann die Kinder, aber dann die Kindeskinder, das ist nicht so wichtig. Ne? Das führt ja zu weit. Meine Mutter ist verhungert. Wieso das? Die waren nicht gut verheiratet in Altweiler. Der Großvater konnte meine Mutter nicht leiden und die Großmutter hat den Kochlöffel nicht hergegeben und hat sie immer so knapp gekocht. Und wenn die Mutter uns die Kinder gesagt hatten, dann hat sie nichts mehr. Und dann nachher noch einmal ein Kind kriegt und da wollte der Doktor noch einmal fortmachen. Mein Vater hat gesagt, wo 6 sind, könnte auch 7 sein. Ja. Das traue ich dem heute noch. Er ist mit Schuld an meiner Mutter ihrem Tod. Und da ist er, ist im März geboren, ja. Ach so, dann muss ich übrigens auch noch den von deiner Mutter das Geburtsdatum. Ja. Habe ich ja auch nicht. Also so ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, 20. Oktober 1800, ich meine 82. Das kann ja sein, ja gut. Ich weiß nicht, ich habe... Ach ne, das kommt ja auch auf die Jahre nicht drauf an. Nee. Gut, ja. Naja, also auf jeden Fall war's bei uns in Allerweile war es im März immer sehr kalt noch. Mhm. Und wir hatten gar Wäsche geschnitten, die Mutter noch ein paar Tage im Hof gestanden und hat gewäscht. Ja. Kurz drauf war sie krank, die Fällen sind und nicht in Acht genommen, keine Zeit gehabt, musste immer in der Schmidt noch helfen. Ach, die hatte Schmidt, hatte die auch? Ach, das war ja der Schmidt, das war ja der Schmidt-Löw, ne? Der Schmidt-Löw. Ja. Ja, aber ich meine, die hätte, irgendwas habe ich doch da in Erinnerung mit der Wirtschaft. Ja, die Alte hatte die Wirtschaft. Von deinen Großeltern oder was? Von der Großeltern. Von der die hatte auch eine Wirtschaft, in Ahleweile. Ja, zum Löwen hieß das. Zum Löwen. Ja. Aha. Ja. Also auf jeden Fall. Mein Vater war der Heinrich, gell, hieß der. Ja, auf jeden Fall. Auf einmal hat sie angefangen, plötzlich. Dann war sie mal ein paar lieb springen und heimkommen, dann war wieder die kalte Luft. Und ich war 16 Jahre, wie die gestorben ist und ich musste es lesen. Mein Vater hat gesagt, ich kann es nicht, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich habe mit elf Leuten Wäsche müssen überlegen, was ich als Kind. Ja, und die anderen? Ja. Deine Schwester? Die Elise. Elise, war die schon? Die war 2 Jahre jünger wie ich, die war nur unterwegs mit den Mädchen, gell? Mhm. Ich war die Älteste, ich muss halt, ich muss dran. Ja, aber ich denke, der Otto war der Älteste. Ja, aber der Otto konnte ja nichts machen. Und dann kam die Elise. Nein, ich kam nach dem Ach, du kamst, siehst du, da haben wir dich nämlich vergessen. Ach. Ja, dich. Ja, einfach so, dann kam die Helene. Ja, die Helene. Jawohl. So, und wann bist du geboren? Am 24. Oktober. 24.10.1909, ja, so, da warst du die Älteste von den Mädchen. Ja. Aha. Ja. Und dann, ja klar, die Elise war 2-3 Jahre jünger. Ja. Und dann die Emma, warst du die Emma ihr Geburtsdatum auch? Ja, 19. September. 9. 14. Ich meine, da könnte ich auch den Michael fragen. Kurz danach ist der Krieg ausgebrochen, gell? Genau. Ja, da sind wir nach Westerfeld gezogen. Warte mal, da kommen wir nachher noch mal drauf zurück, weil das interessiert mich dann auch. Ja. Die Emma, die hat nur den Michael, glaube ich, ja, gell? Ja. So, und dann? hat meine Mutter gesagt, da gab es aber noch eine, Die Hanni ist geboren. Die kam dann nach der Emma, oder? Nach der Emma, lang nach der Emma. Da war ja mein Vater im Krieg, war ja nicht. Und dann war wenigstens einmal war ja Ruhe. Meine Mutter hat in 5, 6 Jahren 5 Kinder. Das gibt es heute nicht mehr. Also das muss nicht sein. Ja, da geht die Frau ja kaputt. Ja. Das merkt man. Aber meine Schwiegermutter hat 12 Kinder. Das ist der Mann. Jesus, na. Mit 54 ist er ja gestorben. Gell? Und der Fritz wollte kein Kind. Der wollte kein Kind. Ja. Ich stumpf verrecken. Ja. Weil das dein 12 Jahre, so, gell? Naja, ich habe es davon bekommen. Das ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich heute doch das, sonst hätte ich Quarka. Ich habe nämlich nachher gar keine mehr kriegen können. Ja. Ach so, siehst du? Ja. Dann hast du wenigstens die Tochter. Das ist die Ursula, gell? Ja, das sage ich mir heute noch. Ja. Ob ich heiraten muss, ist mir heute ganz egal. Völlig egal. Auf jeden Fall habe ich ein Kind. Genau, du hast ein Kind und du hast jetzt hier dein Wohnung. Ja, guck mal, was ich eine schöne Wohnung habe. Ich habe vorhin schon gesehen, mein lieber Mann. Und die schreibt sich Hartmann, gell? Ja. Und der Mann heißt Alfred. Alfred. Haben die auch Kinder? Ein Sohn. Ein Sohn. Und der wird 32 und der Kerl guckt nicht nach dem Mädchen. Ich war ganz richtig so. Wir haben das Haus gebaut. Für wen? Ja, und wir haben es geplant. Ja, warte mal ab, das geht vielleicht mal irgendwann mal ganz schnell. Wie heißt der? Nur der Holger. Das ist der Holger. Ja, ich schreibe mir das mal auf. Ja. So. Aber nochmal zu der Hanni. Ja. Die, wann, weißt du noch, wann die geboren war? Ja, 24. März 20. Aha, ja, die kam 6 Jahre danach. Ja. Und die hat die sich später Köhler geschrieben? Ja. Oder? Ja, Köhler. Ja, das wusste Bernd. Nee, wir wussten das. Doch, der Bernd, das hatte Bernd gerne auch gewusst. Ja, weil die Hanni ihm viel mit denen verkehrt ist. Und was habe ich hier noch? Gab es da noch eine Mina? Ja, die Mina lebt heute in Essen bei ihrer Tochter. War die nach der Hanni oder? Nach der Hanni. Nach der Hanni gab es noch die Mina. 22 geboren. Mina, und zwar am 27. August. Ja. Muss man mal ausrechnen, 22, wann das war. Die ist jetzt 75, wird sie. 75, das war 22. Gell? Ja, stimmt, genau. Ja, die hieß Börner, gell? Hat die einen Mann geheiratet, oder? Warst du mit dem Vornamen, warst du nicht? Nee. Ja, ich wusste immer. Nee, ist egal. Ja. Und die lebt in Essen, oder? Bei ihrer Tochter. Lebt, ja? Ja, also seit voriges Jahr. Ja, ja. So. Hat ja immer noch in Frankfurt in ihrer alten Wohnung gewohnt, aber da hat sie einen Schlaganfall in der Heist und die Carola war zum Glück da. Die hat sofort nicht zum Nordwest gegangen, ein Haus getan. Und da ist sie. Hat die nur die A-Tochter? Ja, oder? Ja. Und. Dann ist sie jetzt wieder. Ich vergesse manchmal. Ach, das fällt uns schon wieder ein. Zusammen kriegen wir das hin. So, da war die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 Kinder. 7 Kinder. Ja. Und da hatte mein Vater dann nachher noch mal geheiratet. So lebt war. Ja, das hatte Bernd Gernot gesagt. Und deshalb hatte die kaum Kontakt zum Opa. Und er hat zum zweiten Mal geheiratet. Die hat noch einen mitgebracht, den muss mein Vater ernähren. Ach, Ahnung. Und noch einen Krieg. Und nachher hat sie noch ihren Vater geholt, den muss mein Vater auch ernähren. Ihren und Vater, die war süchtig, das Weib hat Drogen genommen. Ach du, das hat ihr Geld gekostet, was soll die mein Vater? Und die hat mein Vater bestohlen und der Otto und ich waren es überlegt und mein Vater hat das geklaut. Ihren, der war der völlig verfallen. Und was war der Schluss? Sie hatten die Kellertreppen umgestoßen. Und der Urban kam dazu, der hat uns doch Bier gebracht. Ja, der Ewald. Der kam zu, wie mein Vater im Keller gelegen hat und gekriegt und hat er die Haustür zugemacht und das war ich schon nichts. Wollte damit nichts zu tun haben. Aber sie ist nachher gestroft, weil sie hat Leberkrebs, sie hat ausgesehen nachher wie Zitronen. Und da ist der Heinz, ist ja immer mal noch alle Weile mit seinen Kindern, der hat ja auch 7. Wer war der Heinz? Von ihr. Ach so, von ihr, der, den sie mitgebracht hat. Ja, nein, den sie gekriegt hat. Den sie noch gekriegt hat. Ach, die hat dann nochmal. Ja, ja, ich weiß nicht, ja, war die nur verheiratet oder war es auf jeden Fall. Hat jetzt hiermit nichts zu tun. Muss die Geschlechtsrang gewesen sein, denn der Heinz, der hat auch einen Ausschlag mit auf die Welt gebracht. Der hat keine Fingernägel, der hat kein richtig Gebiss. Das war ein armer Kerl, so lebt doch. Aber er hat auch geheiratet, die hat ihn genommen und. Ja, wenn sie ja sonst ein anständiger Kerl war. Aber die hat uns enterbt, das Missgeburt. Ja, ja, das, da gab es, ich weiß, das hatte Bernd Gernot mal auch gerade angedeutet, dass da manche Probleme gab. Und ich war ja dann noch nicht verheiratet, ich war dann, wir sind ja dann abgerückt daheim, gell, und ich war in Frankfurt, die Liesje, die hat dann geheiratet. Wann ist denn deine Mutter gestorben? Wie alt warst du? 16, gell? 16, ja. Ja, 16, warte mal. Meine Mutter ist 18, mit 42 Jahren gestorben. 1924. Ja, und sag mal, deine Kindheit hast du in Ahleweile verbracht, ja? Ja, bis ich 18 war, meine Mutter, ich habe ja meinen Vater 3 Jahre die Erbe geschafft und habe mir Geschäft geführt. Wir hatten die Posten, wir hatten Wirtschaft, wir hatten noch Lebensmittelgeschäft. Auch noch? Habe ich alles gemacht. Ich habe die Reisende kamen, ich habe denen den Auftrag erteilt und alles. Aber ich kann mir, ich habe die Kasse, ich habe noch gar 2 Pfennig. Die hat euch schön über den Tisch gezogen, du. Weil die Adresse, weißt du noch, wo das war, wie die Straße hieß in Ahleweile? Weil das Gasthaus zum Löwen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich müsste mal einen Schwager fragen, der ist von Altweilenau. Warte mal. Heißt die jetzt nicht Weilnauer Straße? Nee, wie hießen damals? War es nicht mehr? War nicht. Wir hatten doch 40 Häuser und es war auch. Die waren durchnummeriert. Ja. Ich habe auch von meiner Frau ihrer Seite, die Schwester hat nach Neuweilnau geheiratet, ein Blum. Ja, kennst Blum. Du vielleicht Blum? Blum habe ich gekannt. Ja, ja. Aber Blum. Jetzt wüsste ich nicht mehr. Nee, aber das hat. Deine Frau heißt Hanne. Hannelore, ja. Ja, Hanne. Ja. Ich habe mich immer mal so nach euch erkundigt, weil ich ja mit den Westfälern noch enge Kontakt habe. Hauptsächlich mit der Brigitte. Da komme ich auch ab und zu hin, bei Louis, ne? Ja, mit der Brigitte. Ja, ist ja ein echter Kerl. Ach ja, der Kerl. Das ist eine angenehme Familie. Muss ich nachher auch nochmal fragen. Ja. So, und ihr habt dann. Und wie dir 1924 wieder Mutter gestorben ist und dann hat dein Vater kurz darauf wahrscheinlich wieder geheiratet, drei Jahre später. Ja. Und dann seid ihr aus dem Haus, ne? Seien wir aus dem Haus, ja. Die Kleine musste ja da bleiben und also die Kinder tyrannisiert haben, das war unheimlich. Ja, und die Liesje war ja dann schon verheiratet, gell? Ja. Und da ist sie gekommen und wollte ihre Unterschrift vom Vater, war noch 21. Da kommt es mit dem dicken Bauch und da wollte es von ihrem Vater Geld und die Sau gesagt. Das war gar nicht wahr. Ja. Lieber Mann, und ihr habt da bös gelitten. Ach, man kann das nicht beschreiben. Ich sage heute manchmal, ich könnte ein Buch schreiben, wie die aus Bayern da, die Bäuerin, die auch so jung, die Mutter verloren hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die hat ein Buch geschrieben. Das denke ich manchmal heute. Ich habe ganz andere Sachen noch erlebt. Doch, da war was. Herbstmilch. Doch, habe ich auch gelesen. Ist aber schon eine Zeit lang her. Ja, das Kind muss mit 9 Jahren. Ja, ja. Ich war wenigstens schon 16. Ja, aber ich habe ja mit 11 habe ich ja schon. Die Schmidt, ihr habt den Schmidt gehabt? Ja. Ihr habt eine Gastwirtschaft gehabt? Ja. Wir hatten teilweise noch die Post. Teilweise da die bin Post. Ich an Esche Sommergraben am Omnibus und habe die Postsack geholt. Ja. Und habe sie in aller Weile ausgetragen. Ja. Und noch Lebensmittelgeschäft. Und noch nachher noch Lebensmittelgeschäft. Das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel. Man musste die Kinder ja alle mit, die Großen musste alle mitschaffen. Ja, und ich war ja begabt. Ich war die Beste in der Schule. Mit und meine Geschwister, gell? Und da habe ich mal zugehört, wie mein Vater und meine Mutter sich unterhalten haben, was sie mit mir machen wollte, gell? Da habe ich nachher gedacht, die Träume sind verflossen. Ich sollte nach Homburg in die, wo die Mädchen bei den frommen Schwestern. Kaiserin Friedrich, Ja, da gab es was, ja. Ja, bei der englischen Fräulein. Englische Fräulein, richtig, genau. Ja. Ja. Ich hätte das gepackt. Stumm, dich dauernd, gell? Nee, gar nicht. Ich hätte auch die Autoprüfung machen können. Ja. Für 20 Mark damals. Ach. Aber da war, glaube ich, einer namens Pauli Losinger. Der gibt es immer, gell? Noch. Ja. Die Nachfahren gibt es immer noch. Denken Sie mal, dass ich kann ja noch denken. Ja, ja. Aber ich muss Ihnen mal sagen, ich hatte noch einen Satz. Drei Wochen so versperrt, Schmerzen gehabt. Ich war manchmal wie von Sinnen. Und da hat mein Tochter gesagt, ich glaube, du bist verrückt. Da habe ich gesagt, nein, ich habe noch mal Sinn, ich weiß nicht. Das hat auch der Bernd Gernot gesagt, das dann lehnen sie diesen noch auf Zack. Und der Karl hat mir erzählt, die Lise war ja faul aus, gell? Ja. Ist ja nachher auch in Stellung. Aber. Und der Karl mir, ach, da war er vielleicht vor ein paar Jahren davor. Gestorben, so hat er mir erzählt. Das Lisi hat ja alles abgeschrieben, das hast du überhaupt nicht gemerkt. Ich hatte ja auch keine Zeit zu gucken, was. Ich muss nur. Mm-hmm. Ich war, und unser Parischen hat immer gesagt, das Lehnchen, das darf gar nicht machen. Und wer hat es gemacht? Ich muss. Ja. Es ist gar nicht gekommen, die Verwandtschaft, die Saumenschen, die haben uns nachher, so alles der Haushalt alles machen muss. Vor allem war kein Bettwäsche mehr da. Haben Sie alles? Alles was. Und mein Vater hat von Rumänien Sand mitgebracht, gestickte Sand. Mhm. Es war so stick, den haben sie abgeknippt. Mhm. Meine Mutter hat so einen schönen Hut, vor allem war der Hut nicht mehr da. Also die haben noch mitgenommen. Dann musste ich mal mit zuhören, wie die Artig Auguste, die Tante, ihre Mutter erzählt hat, hast du mal die Kaffeezot gesehen? Meine Mutter hat gar keine Zeit. Die Großmutter das hat sie auch mal. Das war doch die Schwester von ihr, gell? Die von Auguste. Vater die Schwester. Von Vater die Schwester? Von Vater die Weil Schwester. Von der Mutter Schwester hieß ja auch Auguste, ne? Ja. Aus Westerfeld. Aber die meint sie nicht. Huste geht. Die meint sie aber nicht. Nein. Vater. Das war ja, dann ja. Die Lebensfrau. Ja, genau. Wir haben da unten gewohnt, beim Händegesse. Ja, wie seid ihr dann? Wann bist du nach Westerfeld dann? Also 14 sind wir noch, wie der Vater in Griech muss. Ja. Der ist eingezogen worden gleich. Und da konnte meine Mutter nicht mehr in Arbeit bleiben. Da war ja noch eine Schwester von meinem Vater da, die war ein ganz jung Mädchen. Mhm. Und das war ja der Engel, gell? Mhm. Und mein Schwiegervater, mein Großvater konnte die Mutter nicht leiden und die Mutter hätte alle Weile, da wäre die da schon eingegangen. Und das ist nach Westerfeld. Seid ihr alle nach Westerfeld? Die Mutter und die ganze Kinder, oder? 1914. Ja, mit Kinder waren mit so Räder, so Drahträder, gell, wie man es früher hat. Was seid ihr zu Fuß? Und immer so drin gesessen und Albert und unten gesessen und wir sind nebenher gedampft. Ach, ihr seid ihr zu Fuß nach Westerfeld? Ja, von Merzhaus. Ja. Ja, und wo habt ihr da gewohnt? Bei der Oma, Heus. Welche? Heus August war doch im Krieg. Die Katharine. Ja. Katharine, ja. Elisabeth. Ja. Geborene Hoffmann. Katrinje. Heuse Katrinje, ja. Sagt, da habt ihr gewohnt? Ja. Siehst du, wir machen gerade die Familienchronik, weil ich interessiere mich wirklich dafür. Und der Bernd Gernot, den hatte ich gefragt nach der Zeit, gell? Nach der Pauline Löw. Ach, und da hat er wusste überhaupt nichts. Da hat er gesagt, geh doch fast an die Lehnchen nach Oberstädte, die weiß das alles noch. Und die weiß auch wirklich alles noch. Ja, das hört ja auch nicht aus. Ja gut, es lebt die Minna lebt. Ja, ist, aber die weiß dann, die hat dann... Ja, aber wenn ihr, dann seid ihr 1914 nach Westerfeld, dann seid ihr dann irgendwann wieder zurück nach Halleweil. Na ja, wie der Griech aus war, wie man sagt. Ach so, wie der wieder zurückkam, da seid ihr wieder... Sind wir nach Halleweil. So. Und wo habt ihr gewohnt, Westerfeld? Das habe ich jetzt vergessen. Bei beim Katrinchen. In die Hintergasse. Ja, ich weiß wo. Der hat heute die Tilly oder wer hat das Haus, glaube ich. Die Tilly hat es. Ja, das Haus kenne ich ja. Das Häusehaus. Die Tilly, wer ist denn die Els? Die ist doch gestorben voriges Jahr. Das war die Tilly. Das war die Tilly. Ist gestorben. Ja. Aber die hat, glaube ich, einen Sohn oder was? Oder, die Tilly hat auch. Adika Kine. Warte mal. Muss mein Vater mal fragen. Ja, das war's. Ja. Aber ich meine, das Haus wäre noch im Besitz von der Familie. Die Tilly hat es Ja, Die Hilde hat es. Und die hatte aber auch einen Heinrich, das war der älteste Bub. Der war vor der Tilly. Der ist aber gestorben, der hat so auch Rheumatismus. Erich hieß der, oder? Hieß der Heinrich? Nee, Erich hieß er, glaube ich. Ich habe hier die Tilly, der Erich, der Herbert Heuss, der Helmut Heuss und die Hilde. Und die Hilde. Der Heinrich, das war der älteste, den habe ich nicht getroffen. Ich habe den noch dabei, der war Heinrich, der Heinrich war doch... Also im August hätte er sein Älster. Ja. Das war der Heinrich. War da ein Heinrich, ja. Der war vor der Tilly. Aha, siehst du, den habe ich nämlich hier überhaupt nicht drauf. Ja. Ja, auch der Heinrich war so echt Kind. So. Ja, wenn die in jungen Jahren gestorben ist, dann bleibt nie was übrig. Ja, klar. Aber da ist ja noch von der Seite, ist, guck, der Helmut Heuss ist noch da. Ja. Der lebt noch, der Mist. Gibt es da so viel in Ansprache? Nicht so arsch viel. Zwei Familien gerade noch. Also Maiseid. Ja, manche. Und vom Herbert. Die Amanda, das ist die an sich, ja. Aber die Kinder sind schon wieder weg. Wohnen nicht mehr hier. Ich habe hier von den ganzen, ich habe die Nachfahren von Karl Konrad Heuss, also vom Katrinchen. Ja. Da bin ich der Einzige mit männlichen Nachkommen. Muss man sich mal überlegen. Ja. Ich bin der Einzige. Sonst keiner mehr mit männlichen Nachkommen Heuss, mit dem Namen Heuss. Das waren alles Mädchen, die haben, ja, und da waren nur zwei Buben dabei, also mein Großvater, der Heinrich Heuss, von meiner Seite dann, und wer war denn der Anna? Ja, der Walde. Ja, und dann gab es der August Heuss, ja. Der August Heuss. Ja. Und der hat auch... Eine Frau von Westerfeld. Der August Heuss, ja. Und da gibt es auch nur Mädchen. Einer ist gefallen. Ja. Der also Herbert der hat eine Tochter. Ja, der Bernd hat nur Töchter. Alles das. Irgendwann gibt es dann nur noch Töchter. Ja, das ist klar. Und deshalb haben wir gerade festgestellt, durch Zufall habe ich gesagt, Mensch, eigentlich bin ich ja der Einzige, der noch zwei Buben hat, die Heuss haben. Also, zwei Buben. Zwei Buben, ja. Das ist sind die letzten mit dem Namen Heuss, ne? Ja, der Wande. Ja, nur dich. Also mit dem ist ja ein Bruder, Stiefbruder von Wande. Nee. Das verwechselt sie jetzt, ja? Angelehnt. Ja, denn Walder sein, ich bin ja der Sohn. Ach, ich bin ja der Sohn. Von Erich der Sohn. Nee, vom Walder der Sohn. Und der Stiefbruder hieß aber auch Erich. Und ja. Und der ist im Krieg gefallen. Der ist im Krieg gefallen. Ja. Der war nicht verheiratet. Der war ja von der Auguste. Von der Auguste, genau. Ne? Ja, genau. Ja. Mit der Franziska hatte ich ja noch, solange sie gelebt hat, Verbindung. Und die Erika haben wir aber heute. Da will ich auch noch mal hin bei die Erika. Die habe ich jetzt goldene Hochzeit, die Erika. Ja? Oh, da müssen wir unbedingt... Ich glaube, am 26. September. Ach ja. Muss ich gleich mal aufschreiben. Die waren auch auf uns. Meine Mutter war es das ja. Das ist die Erika Heider, heißt die jetzt. Das ist ja, irgendwann wird die Verwandtschaft, wird es ja mal so groß, dass man blickt man ja nicht mehr durch. Ja, das ist bei unserer Verwandtschaft genau dasselbe. Mein Vater, der ist ja nicht von hier gewesen. Der war von Schwabenland. Aber dem von seiner Mutter, die Geschwister waren drei Stück hier in Homburg. Mein Vater ist 1922 nach Homburg gekommen. Und die Geschwister hatte auch Alkina, oder? Ja. Ich war der einzige Sohn von Hartmann. Ja. Also noch zwei, mein Bruder noch, und der hat auch nur ein Buch gehabt. Die Nachfolger sind acht, die gibt es auch nicht mehr, sind auch alles Mädchen. Die weißt du? So ist das. Das geht manchmal. Aber früher, da waren ja, guck, was das für viele Kinder waren. Ah ja, früher hat es ja 5, 6, 7, 8. Die waren ja auch vier Geschwister. Das war ja eine Altersversorgung für die Leute. Bei den Juden, die müssen alles sind, auch Kinder haben, damit sie die anderen unterdrücken können. Ne? Ja, aber gut, warte mal, jetzt haben wir die Seite, haben wir durch. So, dann seid ihr dahin. Während der Kriegsjahren wart ihr dann dahin in dem Häuschen kennen. Da wart in dem kleinen Häuschen mit der ganzen die Kinder. Oma und die Mutter ist schon gegangen bei den Frauen. Ja. Katrin. Die Katrine war übrigens auch von Ahleweile. Ja, Hofmann. Geborene Hofmann, ja, gell? Ja. Katrinche. Da hatten wir noch in Köppen Verwandte. Ja, ich weiß. Der Philipp Hofmann und in Frankfurt waren Hofmann, der war Schutzmann. Einmal, jetzt muss ich dich nochmal nach der Geschwister von deiner Mutter fragen. Das war einmal die Lisette Jäger. Ja. Wo da ist ja die Seite von der Mina. Ja. Die ist jetzt im Altersheim, gell? Ja, in Usingen. Das muss ich sagen, die muss ich auch mal besuchen. Ja, ich muss mal die Telefonnummer geben. Ja, das musst du mal anrufen. Monaten. Warum ist sie eigentlich, warum haben sie die dann ins Altersheim geschafft? Weil sie gefährlich war. Ja, aber das sind doch zwei Buben, ach da, die kennt ihr, ja. Kennst du doch nicht. Ja, die hat aber einen Oberschenkelhals. Ja, da auch eine neue Hüfte, oder? Neue Hüftgelenk. Also, da kriegt man ja Platte rein. Ach so, die hat das nochmal gerichtet. Ja, ja. Also, das war die Lisette Jäger, dann war die Johannette Müller. Ja, die Muttermilch. Schwester, wie? Muttermilch, der war da von Frombach. Muttermilch. Buttermilch. Buttermilch. Wir haben da immer gesagt, die Frombacher saufen nur Buttermilch. Spitzname Buttermilch. Ja. Das war der Karl, hieß der, gell? Karl. Oh je. Habt ihr den so genannt, ja? Ja, ja. Den Karl. Und der war doch so geizig. Meine Mutter war mal in Westerfeld und du musst zuhören, wie es jetzt schon der Karl gefragt hat, darf ich ein Paulinchen Brötchen holen? Ach, ja. Überleg dir mal. Ihrem eigenen Kind? Nee, eine eigene Schwester. Ach, dem Paulinchen. Ja, ja, weil die hat ja auch eine Tochter, die hieß Paula, gell? Paula und... Und die Emmy. Emmy. Emmy, ja. So. Ja. Die so. Paula ist ja dann nach Wesel. So, die ist nach Wesel, die ja, Paula. Ja. Die hat nach Wesel geheiratet. Ja, da ist, war, ach, glaub, nur ein Mädchen da dann. Ja gut, das geht dann so weit. Und die ja, Emmy, das wird so die Emmy hat, die Emmy hat Max, glaube ich, sich geschäubelt dann. Ja, ja, hat die nicht auch von Bomba? Das weiß ich nicht. Max, Max ist eigentlich ein Schmittener Name. Ja, Schmitten Arnold war. So, das kommt schon. Also genau weiß ich nicht. Und wie die Paula sich geschrieben hat, war es aber auch nicht. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, und dann gab es der Austheus, war noch ein Bruder von deiner Mutter. Ja. Austheus, und der hatte den, da hast du gesagt, der hatte den Heinrich. Ja. Die Tilly. Ja. Einen Erich Heus. Ja. Der muss auch gefangen sein, oder was? Ah, das muss die Wassimanda. Ja. Herbert Heus, Helmut Heus und die Hilde. Wer hat dann das Schlüsselgeschäft in Homburg? Das ist der Helmut. Helmut. Ja. Aber das, die wisst das, die Seite wissen die. Dann ja, kommt euer ja. Seite, die Pauline Löw. Ja. Dann gab es die Auguste Lotz. Die ja. Wustegode. Wustegode, ja. Da sind ja auch noch da. Der Heinrich ist die Mina, Heinrich die Mina. Und der Heinrich Heus. Ja. Die Mina steht, die Henne ist, die Jette geht, die Huste geht. Ja, war die Jette, ach, das ja, war die Jette drei geht. Drei Mädchen ja. Und? Die Jette geht, drei Mädchen und zwei Buben. Ja, ja. Ja. Das war die Jette geht. Und da hinten die Lisette Jäger, die habt ihr die Müllersch geht. Müllersch geht, ja. Die Müllersch geht. So. Die Müllersch geht. Ja. So, siehst du, das war's schon. Ja. Kann ich das mal ein bisschen vervollständigen? Also, der Jäger ist ja, da war ich glaube vier, fünf Jahre ist der doch gestorben, der Müllersch, ihr Mann. Ihr Mann, wie hieß denn der, war es auch nicht, wie der mit Vorname ich hieß? Ich meine Wilhelm, ich weiß nicht, Mann. Weiß es nicht, Lisette Jäger, das war die Lisette Jäger. Die ja. Hatte, die hatte ja auch eins, zwei, drei, vier Kinder. Der Willi, der Heinrich, die Emma und die Mina. Die, ja, vier. Ja, vier Kinder. Ja, ja, ja. Ach, da muss ich mal den Mina, da frage ich die Mina gerade mal ja. Wieder. Das, ja. Die Zeit war es die ja besser. Ja. Oh, warte mal, die Seite von das, die Seele, ach, das war von der Huste geht. Da ja, kommt, da die, kommt, da ist die Seite von der Seele, ja. Ja. Die Brigitte, die Marita, ja, die Irene. Ja, ja. So, da habe ich schon alles, was ich wissen wollte. Mache ich mich wieder ab, lasse ich dich wieder in Ruhe. Kannst auch noch ein bisschen hier bleiben. Ah, ja, nein, ich will jetzt Viertel nach elf, bis ich heim komme, gibt es was zu essen. Aber Frankfurt, ne? Und nach Jahren hingefritzt mal nach Frankfurt Schädels und ich gehe an die Tür. Ja, war das der blonde junge Mann, den da du da... Da war das der blonde junge Mann. Ja, mit dem du zusammen in Köppern im Kirchenkorb warst. Ne? Nein, der oder da wo? Im Bett gelegen hat. Ja? Der andere Mann, der war ja dann... Also den habe ich so. Gar nicht mehr... Ach so, ja. Den hast du... Und da steht der Fritz vor dir. Ja, ja, und ja. Da war der mit seinem Schulkameraden alleine gefahren zu der Emma und hat sich nach mir erkundet. Ah ja, da hat er das mitgeredet, wo du herkamst, ne? Ja, ja, ja. Ja. Wo ich her bin ja. Und so. Ja, man muss schon was machen. Von Allah fallen die Weibsleute nicht in den Schoß. Manchmal muss man schon zu, gell? Willst du mit, du bleibst hier sitzen, oder? Willst du? Du kannst schwer laufen, ne? Nee, ich sterbe mal. Ja? Ich soll ich laufen. Dich, ja? Also ich will dich...